Herzlich willkommen zum Radiopodcast Ein Tag bei Replays 2007, die zweite internationale Konferenz über die Geschichte der Medien, Kunst, Wissenschaft und Technologie. Die zweite internationale Konferenz über die Geschichte der Medien, Kunst, Wissenschaft und Technologie namens Replays 2007 wurde soeben im Auditorium des Haus der Kulturen der Welt eröffnet. Oliver Grau beschreibt in seinem Einführungsvortrag Media Art History die gegenwärtige Situation im Bereich der Medienkunst. Over the last 30 years, media art has evolved into a vivid contemporary factor. Digital art became, I would say, the art of our time, but has still not arrived in the core cultural institutions of our societies. Media art, as we know, is still rarely collected by museums, not included or supported within the mainframe of art history. Medienkunst ist durch die wachsende Verbreitung zunehmend ins Blickfeld geraten und so wundert es auch nicht, dass die diesjährige Konferenz das historische und interdisziplinäre Forschen und Denken zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie fokussiert. Nun findet zwischen dem 15. und dem 18. November 2007 mit Replays 2007 die zweite internationale Konferenz über die Geschichte der Medien, Kunst, Wissenschaft und Technologie im Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt. Bei der Konferenz Replays 2007 präsentieren ca. 50 internationale Wissenschaftler und Künstler ihre Forschung zu den historischen Interferenzen zwischen Technologie, Wissenschafts- und Kunstgeschichte. Unter dem Motto Replays bietet die Verortung und die Migration von Wissen und Wissensproduktion im 20. Jahrhundert einen Schwerpunkt der Konferenz. 10 thematische Foren beschäftigen sich mit der Präsentation und der Diskussion interdisziplinärer Ansätze in historischer Perspektive. Im Mittelpunkt stehen immer wieder die fruchtbaren Momente der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Künstlern. Anhand exemplarischer Place Studies werden bestimmte Orte und historische Konstellationen beobachtet, wie zum Beispiel das Computerwissenschaftliche Zentrum der Universität Madrid zwischen 1966 und 1973 oder die polnische Filmavantgarde der 1960er Jahre. Der besonderen Entwicklung in Russland und der Sowjetunion zwischen 1900 und 1970 ist ein ganzes Forum gewidmet. Vorträge über die Geschichte der Medienkunst in Afrika oder Lateinamerika bieten Anlass zu Diskussionen über vorherrschende, oftmals durch westliche Vorstellungen geprägte kulturelle und historische Paradigmen. In 3 Keynote-Vorträgen, die sich an ein breites Publikum richten, werden zentrale Themen der Konferenz durch herausragende Wissenschaftler und Künstler behandelt. Im Vorfeld und im Anschluss an die Konferenz finden Workshops und Treffen internationaler Arbeitsgruppen statt. Der Vorläufer zur diesjährigen Konferenz im Haus der Kulturen der Welt war die erste internationale Konferenz zur Geschichte der Medienkunst, Wissenschaft und Technologie namens Refresh, die im Jahre 2005 im kanadischen Banff stattgefunden hat. Um der wachsenden Bedeutung der Medienkunst in unserer Kultur gerecht zu werden, diskutierte die Konferenz erstmals die Geschichte der Medienkunst innerhalb der Kunstgeschichte und ihrer interdisziplinären und interkulturellen Nachbarschaft. Das BAMF New Media Institute in Kanada und die UNESCO DigiArts kooperierten, um die Interaktion von Kunst, neuen Medien, Technologie und Wissenschaft sichtbar zu machen und um insbesondere die Wechselwirkung zwischen der Geschichte der Medien und der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst zu klären. Ein ebenfalls zentrales Thema der Konferenz war die Dokumentation und das Sammeln von Medienkunst. Hierzu folgendes Resümee der Konferenz. Obwohl die Popularität von ausgestellter Medienkunst bei Ausstellungen und Kunstfestivals innerhalb der Öffentlichkeit wächst und zunehmend die theoretischen Debatten beeinflusst, haben mit wenigen Ausnahmen Museen und Galerien überwiegend diese aktuelle Kunst vernachlässigt, indem nicht systematisch gesammelt wurde und keine angemessenen Methoden zur Konservierung erarbeitet wurden. Somit sind mehrere Dekaden von internationaler Medienkunst in Gefahr, verloren zu gehen, nicht in Sammlungen präsent zu sein und in solchen akademischen Disziplinen wie der Kunstgeschichte keinen angemessenen Platz zu finden. Dieser Mangel wird weitreichende Konsequenzen haben. Deshalb beschäftigte sich die Konferenz auch mit der Frage der Dokumentation, Sammlung, Archivierung und Erhaltung von Medienkunst. Welche internationalen Netzwerke müssen geschaffen werden, um die Sammlungs- und Konservierungspolitik zu verbessern? Welche Art von neuen Technologien brauchen wir, um die Forschungsanstrengungen und den Informationsaustausch zu optimieren? Ob die diesjährige Replace-Konferenz eine Antwort auf diese Fragen hat, wird sich wohl im Verlauf der Konferenz zeigen. Um sich ein Bild von den Besuchern der Konferenz machen zu können, sollen an dieser Stelle einige Stimmen zu Wort kommen. Ein Student aus Frankreich beschreibt den Grund, warum er auf dieser Konferenz ist. I'm a student and I'm here to follow the conferences about media. In fact, I study hypermedia design and that's why I'm here because that's not always that we can have some, we can assist some, attend some lectures where it's talk of media and history of interactivity. This not that this kind of event doesn't take place very often, so that's why I'm here today in Berlin. Yes. Ein Student aus Litauen nennt den Zusammenhang, warum er auf dieser Konferenz ist. I'm here because I am a participant. I am making a presentation and mostly interesting in the intersection between media, art and technology. That's why I came here from Lithuania. What's more, it's a very interesting conference because 2 years ago it started and I didn't have chance to participate, and now I'm very happy that I can be here and meet my colleagues, make new contacts. That's the main reasons. Um welche Art von Präsentation handelt es sich? I am talking about the development of photography and media art in Lithuania. And I'm researching the history, like it was in the Soviet times and like it's now. I'm looking for similarities between the world context. Ein weiterer Besucher nennt folgende Gründe für den Besuch der Konferenz. Ja, also mich interessiert das Zusammenspiel zwischen Kultur und Technologie. Im engeren und natürlich auch im weiteren Sinne, gerade im Zusammenhang mit den neuen Tendenzen im Internet, die ganze soziale Komponente, also Social Networking etc. Unter den zahlreichen Besuchern der Eröffnungskonferenz im Auditorium des Haus der Kulturen der Welt gelang es, Timothy Drugray ausfindig zu machen. Herr Drugray beschreibt den Zusammenhang, warum er auf dieser Konferenz ist. My name is Tim Drugray. I'm actually a member of the advisory board for the conference. So I'm here partially because I helped organize the conference and also to give a lecture. Herr Drugray hat kurz umrissen, um was es in seinem Vortrag heute Abend im Tesla Medienkunstlabor geht. Yeah, this is a lecture that's this evening. It's called a special presentation. It's not here. It's at the Podovio, the last gasp of Tesla. It's about the relationship between the media studies and the history of cinema. So we're looking back to the early history of pioneers of computers by looking at early lectures that have been given. I've collected a lot of resources about some of the great pioneers from computing, from Konrad Zuse and Eckert, the inventors of the very earliest digital computing, moving all the way up to how contemporary cinema looks at the concept of artificial intelligence. The last gasp of Tesla, der letzte Atemzug von Tesla. Mit dieser Metapher hat Timothy Drugway auf die gegenwärtige Situation beim Medienkunstlabor Tesla hingewiesen. Der Berliner Senat hat die bereits zugesagte Vertragsverlängerung für das Tesla Medienkunstlabor aufgekündigt und somit verliert Tesla auch ihre Wirkungsstätte im Podewilschen Palais. Tesla ist die einzige Berliner Einrichtung, die sich konsequent der genreübergreifenden Arbeit mit Kunst und Medien widmet. Seit dem Start im April 2005 hat sich Tesla zu einem international anerkannten Laboratorium entwickelt. Die Schwerpunkte des Kompetenzzentrums für Kunst- und Medientechnologie liegen in der Produktion, der Reflexion und Präsentation herausragender Performances, Installationen und Konzerte. Zur bevorstehenden Tesla-Schließung gibt Timothy Drugray folgendes Statement ab. Yeah, the closing of Tesla is just an absolute tragedy. It's one of the rare spots in the world that's established both a local reputation and a great international reputation. And the cutting of the funding for media that seems to be marginal at a time when the media is absolutely pervasive is just a scandal. And I know for myself, even I've written to the minister saying we can't replace counting people with success. Institutions like Tesla would fall under what I call the American plan, which is be self-sufficient, pay your own way, make money, I think undermines really the idea that experimental media needs a kind of nurturing, a kind of support. Das war der Radio-Podcast Ein Tag bei Replace 2007, der zweiten internationalen Konferenz über die Geschichte der Medien, Kunst, Wissenschaft und Technologie. Der heutige Donnerstag geht mit einem Vortrag von Timothy Drugray im Tesla Medienkunstlabor zu Ende. Bis zum Sonntag, den 18.11., läuft die Konferenz im Haus der Kulturen der Welt. Tickets für die Keynote-Vorträge gibt es für 5, ermäßigt 3 Euro. Die Tagespässe kosten 25, ermäßigt 10 Euro. Alle Vorträge sind auf Englisch. Im Auditorium gibt es eine Simultanübersetzung ins Deutsche. Weitere Informationen unter http://tamtam.mi2.hr/replace oder auf der Webseite des Haus der Kulturen der Welt unter www.hkw.de. Replace 2007 ist ein Projekt der Kulturprojekte Berlin GmbH in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt. Konferenzleitung Dr. Andreas Brockmann und Professor Gunalan Nadarajan. Replace 2007 wird aus den Mitteln des Kulturhauptstadtfonds gefördert. Zu den Kooperationspartnern gehören unter anderem das Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, die Humboldt-Universität Berlin, die Datenbank für virtuelle Kunst, die Donau-Universität Krems, das Zentrum für Bildwissenschaft, das Ludwig-Boltzmann-Institut Media Art Research, Leonardo, das internationale Netzwerk für Kunst, Wissenschaft und Technologie, Medienkunstlabor Tesla, das Goethe-Institut München und das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Sie hörten die Musik von Intellect mit dem Titel Spectrum, erschienen auf dem Netlabel Mirar. www.mirar-label.org